Der Wind ist lauter Worte im Verzweigen, am Rand des Leinens, das mit Wachs verschmilzt, verknoten sich zwei Herzen, Körperteile, zu einem Körper, der symmetrisch ist. Wie du und ich, da passt kein Blatt dazwischen, und in dem Knoten ein Stück Zauberkraft, aus Hitzemal und Reibung deiner Lenden, Vintage auf Rot und dazu Sand und Spuren. Geschichte 1. Gemeinsam älter werden. Wir Träume haben, Glück im Leben und die Zweisamkeit des sich geborgen Fühlens. Mit Licht am Rand, das tief ins Leinen dringt, um tropfenweise zu dir vorzustoßen. Ich möchte dich in allen Tiefen schonen.